eigentlich ist viel passiert. Haben uns gerade einen angesteckt, noch andere Drogen im Gepäck. Der Barkeeper war sehr pikiert. Nur der Mann vom Klo wollte ein Autogramm von mir, denn ich habe einen Penis auf den Penis tätowiert. Tut uns nicht leid, tut uns nicht leid, wir sind halt nun mal liebe. Es tut uns gar nicht leid, tut uns nicht leid, wir wollen nicht, dass ihr uns verzeiht. Es tut uns gar nicht leid. Wir haben überhaupt kein Klo, wir scheißen einfach irgendwo. Und mit dem Teufel haben wir einen Pakt. Wir grillen uns Babys auf der Glut und dabei trinken wir ihr Blut. Und wir werden häufig angekackt. Ich habe die Schamare tupiert, weil sicher bald schon Mode wird. Und manchmal, da treten wir auch schwangeren Frauen in den Bauch. Tut uns nicht leid, tut uns nicht leid, wir sind halt nun mal liebe. Es tut uns gar nicht leid, tut uns nicht leid, wir wollen nicht, dass ihr uns verzeiht. Es tut uns gar nicht leid. Ich opfern keine Drogen, Alkohol, Enthaltsamkeit. Kurzschule, immer Tür und immer breit. Tut uns nicht leid, tut uns nicht leid, wir sind halt nun mal Liebe. Es tut uns gar nicht leid, tut uns nicht leid, wir wollen nicht, dass ihr uns verzeiht. Es tut uns gar nicht leid. Das ist ja Musik für Beknackte.